Aus Anlass des 22. Todestages von großen Genossen Kim Il-sung veröffentlichten die südlichen Massenmedien Sonderbeiträge. Der zentrale Fernsehsender würdigte in einem Beitrag mit den Bildern von den großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il bei ihren revolutionären Tätigkeiten das revolutionäre Leben des Präsidenten Kim Il-sung, der sich unvergängliche Verdienste um das Vaterland und Volk, die Epoche und Geschichte erworben hatte. Die Nachrichtenagentur Sana, die Zeitungen Tishrin, Al-Baaz und Al-Saura und der zentrale Rundfunk schätzten das Leben des großen Genossen Kim Il-sung hoch, der sich mit hervorragender Idee und Theorie und großer revolutionärer Praxis, die in der Menschheitsgeschichte beispiellosen großen Verdienste erworben hatte und von Generation zu Generation in Herzen aller Menschen fortlebt.